Erster alle Israeliten kamen zu David nach Hebron. Sie sagten, wir gehören zu dir. Zweiter früher war Saul König. Aber du hast die Soldaten geführt. Gott sagte, du wirst mein Volk Israel führen. Dritter die Anführer kamen zu David nach Hebron. David machte eine Abmachung mit ihnen. Sie machten David zum König über Israel. Vierter David und die Israeliten zogen nach Jerusalem. Damals hieß die Stadt Jebus. Dort wohnten die Jebusiter. Fünfter die Jebusiter sagten, du kommst hier nicht rein. Aber David nahm die Burg Zion ein. Sechster David sagte, wer zuerst angreift, wird Anführer. Job tat das zuerst. Er wurde der Chef der Armee. Siebter David wohnte in der Burg. Man nannte sie die Stadt Davids. Achter er baute die Stadt weiter aus. Job reparierte die anderen Teile der Stadt. Neunter David wurde immer mächtiger. Gott war mit ihm. Zehnter das sind die wichtigsten Helden von David. Sie halfen ihm, König zu werden. Ganz Israel half auch mit. Elfter Jasobim war der Chef der drei besten Helden. Er tötete 300 Feinde mit seinem Speer. Zwölfter danach kam Eliasar. Er war auch einer der drei besten Helden. Dreizehnter er war mit David in Padamim. Die Philister wollten dort kämpfen. Dort war ein Feld mit Gerste. 14. Die Helden blieben auf dem Feld stehen. Sie besiegten die Philister. Gott gab ihnen einen großen Sieg. 15. Drei Helden gingen zu David zur Höhle Adullam. Die Philister hatten ihr Lager im Tal Rephaim. 16. David war in der Burg. Soldaten der Philister waren in Bethlehem. 17. David hatte großen Durst. Er wollte Wasser aus dem Brunnen in Bethlehem. 18. Die drei Helden kämpften sich durch das Lager der Feinde. Sie holten das Wasser. David trank es aber nicht. 19. Er goss das Wasser auf den Boden für Gott. Er sagte, die Männer haben ihr Leben riskiert. 20. Abishai war der Bruder von Job. Er war der Chef der 30 Helden. Er tötete 300 Männer. 21. Er war sehr wichtig und ihr Anführer. Aber er war nicht so stark wie die ersten drei. 22. Benaja war ein mutiger Mann aus Kapzel. Er tötete zwei starke Männer aus Moab. Er tötete auch einen Löwen. 23. Er tötete einen riesigen Ägypter. Der Ägypter hatte einen großen Speer. Benaja nahm ihm den Speer weg. 24. Das alles tat Benaja. Er war unter den Helden sehr berühmt. 25. David machte ihn zum Chef seiner Wachen. Er war wichtiger als die 30 Helden. 26. Weitere Helden waren Asahel, der Bruder von Job. Elhanan aus Bethlehem. 27. Schamot aus Haror. Heles aus Pelon. 28. Ira aus Tekoa. Abisa aus Anato. 29. Sibbeschai aus Hosha. Ilai aus Ahoach. 30. Maharai aus Netofa. Helet aus Netofa. 31. Ete aus Gibea. Benaja aus Piraton. 32. Hurai aus Gash. Abbil aus Araba. 33. Asmavet aus Bahurim. Eljachba aus Schalbong. 34. Die Söhne von Haschem aus Gison. Jonathan aus Harar. 35. Akjam aus Harar. Eliphal, der Sohn von Ur. 36. Hefer aus Mechera. Achia aus Pelon. 37. Hetzro aus Karmel. Narai, der Sohn von Esbai. 38. Joel, der Bruder von Nathan. Mippa, der Sohn von Hagri. 39. Zelek aus Ammon. Nachai aus Beroth. Er half Job. 40. Ira aus Jatir. Gareb aus Jatir. 41. Uria, der Hethiter. Sabbat, der Sohn von Achlai. 42. Adina vom Stamm Ruben. Er war ein Anführer mit 30 Männern. 43. Hanan, der Sohn von Macha. Josaphat aus Mitni. 44. Uzia aus Ashteroth. Shama und Jael aus Aroer. 45. Jediael und sein Bruder Joha. 46. Eliel aus Mahanaim. Jeribai und Joshavia. Jitma aus Moab. 47. Eliel, Obed und Jasiel aus Mezobaja.